Ich war noch ein Kind, da kamen Zigeuner, Zigeuner in unsere Stadt. Tam, ta, ta, ta, ta, tam, tam, ta, tam, tam, ta, tam, kamen in unsere Stadt. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Tam, ta, ta, ta, ta, tam, tam, ta, tam, tam, ta, tam, und ich lief hinterher, immer nur hinterher. Dann kam der Abend, es wurde ein Feuer entfacht, la la la. Und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht, la la la. Ein Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, er spielte am Feuer Gitarre. Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam. Und ich sah sein Gesicht, aber er sah mich nicht. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, er spielte am Feuer Gitarre. Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam. Dann war das Feuer aus und ich lief schnell nach Haus. Am anderen Tag konnte ich nicht erwarten, die fremden Zigeuner zu sehen. Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam. Aber ich durfte nicht gehen. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, es zog mich zurück an den Ort. Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam. Und ich lief heimlich fort, und ich lief heimlich fort. Dann kam der Abend, ich fand die Zigeuner nicht mehr, la la la. Wo sie noch gestern gesungen, da war alles leer, la la la. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, wo bist du, wo sind eure Wagen? Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam. Doch es blieb alles leer und mein Herz wurde schwer. Zigeunerjunge, Zigeunerjunge, wo bist du, wer kann es mir sagen? Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam. Doch es blieb alles leer und ich weinte so sehr. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Tam ta ta ta ta tam tam ta tam tam ta tam. Doch es blieb alles leer und ich weinte so sehr.